So trollen wir uns ganz fromm und sacht von Weingelag und Freudenschmaus. Wenn uns der Tod sagt, gute Nacht, dein Stundenglas rinnt aus. Wer heut noch frech den Schnabel wetzt und glaubt, ein großer Herr zu sein, pass auf, der Schreiner hobelt jetzt und grad an deinem Schrein. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aller fort, so nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Wer nach des anderen Liebster schielt und fühlt sich noch als Nobelmann, pass auf, dem Spiel man dir gespielt, springst du ins Grab voran. Und du, der toll vor Eifersucht zerschließ einst jedes Glas in Saal. Wenn dich der Tod im Bett besucht, lang lebe dein Rival. Oh, scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aber wozu nimm noch einen Schluck und noch einen hinterher, gleich noch zwei, drei mehr, dann stirbst du nicht so schwer. Was hilft's, wenn du vor Wut auch spuckst, der Tod ist keiner Münze fein. Von jedem Schlückchen, das du schluckst, nimm schon der Wurm sein Teil. Ob niedres Pack, ob hohe Herr, am Ende sind wir Brüder doch. Dann leuchtet uns der Abendstern ins gleiche finstere Loch. Scheint das Grab dir tief und dumpf sein Druck, aber wozu nimm noch einen Schluck und noch einen gleich dabei, gleich noch zwei oder drei, dann stirbst du sorgenlos.